Thema: Wege zum Erfolg, Castingshow und Leistungssport. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Der Traum vieler Jugendlicher ist es, eine Karriere im Showgeschäft zu machen oder Profisportler zu werden. Zum Erfolg führt in beiden Fällen ein langer Weg. Auf Bild 1 sehe ich einen jungen Musiker, der in einer Castingshow auf der Bühne singt. Eine Castingshow ist eine Fernsehsendung, in der Sänger oder Tänzer auftreten, um ihre Fähigkeiten einer Jury vorzuführen. Jeder, der gerne möchte, kann mitmachen. An solchen Veranstaltungen nehmen auch in Ungarn regelmäßig mehrere hundert Bewerber teil. Es geht so, dass die Jury aufgrund der gezeigten Leistungen die Auswahl der Bewerber vornimmt, die in einer weiteren Runde der Show erneut auftreten. Auch Zuschauer können per Telefon ihren Liebling wählen und somit entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Am Ende wird der Gewinner ermittelt, dem unter anderem ein Plattenvertrag angeboten wird. Solche Castingshows haben Vor- und Nachteile. Ihr Konzept ist recht erfolgreich. Wenn jemand viel Talent hat, wird dies meistens auch erkannt. Teilnehmer erreichen somit relativ schnell einen hohen Bekanntheitsgrad, auch wenn sie nicht gewinnen. Für sie ist eine Talentshow ein harter Kampf, für den Fernsehsender ein rentables Geschäft und für uns Zuschauer eine gute Unterhaltung. Ich meine, da kann man wirklich gute Künstler kennenlernen und für sie stimmen. Zudem bieten solche Shows reichlich Unterhaltungsstoff unter Schulfreundinnen. Wir können mitverfolgen, wie aus jungen Menschen wie uns bekannte Stars werden. Sie dienen als Beispiel dafür, dass man seine Ziele mit Ausdauer, harter Arbeit und ein bisschen Glück verwirklichen kann. Negativ ist aber, dass da viele mit der bitteren Realität konfrontiert werden, wenn sie rausfliegen. Es gibt nämlich keine Garantie für den Erfolg, was zu Enttäuschungen führt. Und eine Blamage im Fernsehen ist echt peinlich und kann nachher zu Mobbing in der Schule führen. Menschen zur Schau zu stellen, sie bloßzustellen, ist nicht sehr angenehm. Auch Teilnehmer, die ins Finale kommen, lernen, dass es schwierig ist, mit dem Druck umzugehen. Ist man erst in der Show, muss man sich hundertprozentig auf die Auftritte konzentrieren, an einem fremden Ort, unter fremden Leuten, auf sich allein gestellt. Und darunter leiden Familie, Schule und Freizeit. Ehrlich gesagt hätte ich keine Kraft, das alles durchzumachen. Um Profisportler zu werden, braucht man ebenfalls Talent und Ausdauer. Bild 2 zeigt Basketballer beim Spiel. Ich glaube, auch sie haben einen harten Aufstiegskampf hinter sich. Leistungssport ist eine harte Welt. Während andere abends auf Partys gehen, haben Sportler Training. Selbst am Wochenende gibt es volles Programm, auch schon mit 17. Leider müssen sie dadurch auf einiges verzichten. Schule geht vor, aber auch kein Training darf ausfallen. Leistungssportler sind Frühaufsteher und das Ganze kann nicht funktionieren, wenn man nicht die volle Unterstützung der Eltern hat. Der Druck ist konstant, Körper und Seele werden massiv in Anspruch genommen und man hat immer wieder mal Tiefpunkte. Trotzdem tun Sporttalente ihr Möglichstes, um erfolgreiche Berufssportler zu werden.